Es war vorauszusehen, dass mein Buch Anlass zur Kritik bieten würde, ebenso, dass bei einer etwaigen Neuauflage das oder jenes berichtigt, ergänzt oder anders ausgedrückt werden müsste. Bemerkenswert ist nun die Art der Aufnahme meines Buches von Freimaurern und Nicht-Freimaurern. Wer es vorurteilslos Seite für Seite las, war bald überzeugt, keine Tendenzschrift, sondern eine durchaus sachliche, streng unparteiische Untersuchung vor sich zu haben, die bestrebt war, Licht und Schatten richtig zu verteilen. Zu diesem Urteil kamen auch tatsächlich die meisten Nicht-Freimaurer, und zwar ohne Rücksicht auf ihre politische Parteistellung. Eine eingehende und durchaus gerechte Beurteilung ließ mir zum Beispiel Professor Dr. Heinrich Wolf in Düsseldorf im Deutschen Volkswart in Leipzig zuteil werden. Anders die deutschen Freimaurer. Noch vor dem Erscheinen meines Buches ging ein Sturm des Unwillens durch den freimaurerischen Blätterwald. Die Bausteine, Monatsschrift der Provinzialgroßloge von Hamburg in Berlin, brachten es sogar fertig, mich zu schmähen, bevor sie noch eine einzige Zeile meines Buches selbst zu Gesichte bekommen hatten. Ein Machwerk wird es genannt, und nochmals ein Machwerk und ein Machwerk zum dritten Mal. So zu lesen in den Bausteinen Heft 1 bis 2, Jänner, Februar 1919. Mein Buch erschien erst am 8. März des Jahres. Diese sinnlose Aufregung hatte die bloße Ankündigung seitens meines Verlegers bewirkt, als besonders aufreizend wurde der aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtliche Titel des 8. Aufsatzes empfunden, der die Rolle der Juden in der Freimaurerei behandeln sollte. Im Heft 6-7 kommen die Bausteine neuerdings auf mein Buch zurück. Sie nennen es eine Schmähschrift, ein Pamphlet. Höchst peinlich ist ihnen die Aufdeckung, dass an der Spitze der deutschen Freimaurerei zur Zeit des Ausbruchs des Weltkrieges der Großmeister Bruder Kohn die hochpolitische serbische Freimaurerei von dem unpolitischen Deutschen Großlogenbund anerkannt wurde, gleiten sie mit Stillschweigen hinweg. Die Tatsache, dass 4 Wochen später unser Thronfolger von serbischen Freimaurern ermordet wurde, lässt sie kalt. Mein Vorhalt, dass die Anerkennung des serbischen Obersten Rates tatsächlich auf eine Art Rückendeckung für die serbischen Freimaurer und Mörder hinauslief, wird beiseite geschoben. Dass der Mann, der damals an der Spitze der gesamten deutschen Freimaurerei stand, Kohn hieß, können Sie nicht gut in Abrede stellen. Aber dass dieser Herr Kohn ein Jude gewesen sein soll, das macht Sie nervös. Das betrachten Sie als eine Ihnen allen angetanen Schimpf. Und so muss denn der Versuch gemacht werden, aus dem vermeintlichen Juden Kohn einen glaubenseifrigen Christen zu machen. Bruder Schwabe bringt dies anstandslos zu Wege. Was nun den 1837 in Marienburg in Westpreußen geborenen Direktor der Frankfurter Gasgesellschaft, Johann Gottlieb Karl Kohn, anbelangt, so war dieser gar nicht Jude, sondern ein strenggläubiger Christ, der lange im Kirchenvorstande der St. Peterskirchengemeinde in Frankfurt am Main saß. Auch sein Vater, der Kaufmann Johann Karl Gottlieb Kohn, war evangelisch, ebenso sein Großvater, der Landmann Heinrich Karl Wilhelm Kohn, der 1840 in Marienburg starb. Gut, gut, das internationale Judentum kann also ruhig aufatmen. Herr Kohn war meinetwegen kein Jude. Übrigens ist der Fall Kohn noch keineswegs erledigt. Etwas stimmt hier nicht. Ich erhielt nämlich in dieser Angelegenheit eine Anzahl Zuschriften, alle in sehr aufgeregtem Tone und fast alle von Juden herrührend, und alle versicherten mir, dass der Herr Kohn kein Jude gewesen sei. Einer verstieg sich sogar zu der etwas kühnen Behauptung, der Name Kohn stamme zweifellos vom Kuhn, gleich Kuno, und nicht vom hebräischen Kohen. Besagter Herr Kohn sei ein Urgermane gewesen und so weiter. Ein anderer widerstellte unter Beweis, Herr Kohn stamme aus Thorn in Posen, wo sein Vater Kaufmann gewesen sei. Wieder ein anderer, der Herrn Kohn persönlich sehr gut gekannt haben will, versicherte mir, Großmeister Kohn sei der Sohn eines katholischen Kaufmannes aus Königsberg und später Protestant geworden. Die Emsigkeit, diese Vielgeschäftigkeit gibt zu denken. Mir scheint, die Herren Freimaurer beweisen im Falle Kohn etwas zu viel. Es fehle nur die Behauptung, Großmeister Kohn sei ein bekannter Alldeutscher und Duzfreund des Großadmirals von Tirpitz gewesen. Meine verehrten Leser werden sich also ihr Urteil wohl selbst bilden müssen. Die Juden unter Ihnen werden aufgrund der vorliegenden Beweise auch weiterhin die Meinung vertreten können, Herr Kohn sei Christ gewesen, und die Christen werden Herrn Kohn zumindest als einen Mann von stark östlicher Herkunft bezeichnen dürfen, ex Oriente Kohn. Zu einer Weglassung der betreffenden Stellen meines Buches liegt für mich vorläufig kein zwingender Grund vor. Ein gewaltiges Hagelwetter prasselte in Wien über mich nieder. Die Schlossen waren von solcher Größe, dass ich fast schon unter dem geheimnisvollen Teppich irgendeiner Loge Schutz suchen wollte, bis das Unwetter vorüber wäre. Da ich aber Christ bin und nicht daran denke, mich und meine Überzeugung beschneiden zu lassen, hätte ich wohl in keiner Wiener Loge als Lichtsuchender Aufnahme gefunden. Denn in den Wiener Logen gibt es, nach einem bekannten Ausspruch des verstorbenen Landesgerichtspräsidenten Holzinger, unter 100 Freimaurern 102 Juden. Aber das ist doch nicht möglich. Das ist doch eine Übertreibung. Keineswegs. Hier sind die Beweise. Der Großmeister Dr. Richard Schlesinger ist Jude. Der deputierte Großmeister Dr. Karl Ornstein ist Jude. Der deputierte Großmeister Dr. Adolf Kapralik ist Jude. Der Großredner Dr. Emil Frankl ist Jude. Der Großredner Dr. Gustav Spieler ist Jude. Der Großredner Eduard Zinner ist Jude. Der Großarchivar Heinrich Glücksmann ist Jude. Genügt dies oder werden noch weitere Beweise verlangt? Natürlich werde ich, wie im Falle Kohn, eine Unzahl Berichtigungen erhalten, wozu aber im Vorhinein bemerkt sei, dass dem Taufwasser allein keine allzu große Bedeutung beizumessen ist, zumal es ja um Freimaurer sich handelt. Und der Freimaurer ist, wie uns ein englischer Schriftsteller belehrt, ein künstlicher Jude, wenn er es nicht schon von Haus aus ist. Weil ich nun derartige Wahrheiten an die Öffentlichkeit bringe, überschüttet mich die Wiener Großloge mit Schmähungen niedrigster Art. Dem Bruder von der Großloge, der tapfer seinen Namen unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge verbirgt, ist mein Buch eine gedruckte Kloake, dabei trotz aller plumpdreisten Sensationslust von Gähnkrampf erzeugender Langeweile. Was ich schreibe, ist ihm wüstester Unsinn, brutale Absurdität, inquisitionsgemäße Blutrünstigkeit, verlogenes Gesalbader. Mein Buch ist ihm eine Schmutzschrift, ärger als ein Fünfkreuzer-Roman. Mich selbst nennt dieser edle Anhänger der königlichen Kunst einen Volksbetrüger, einen reaktionär-klerikal-monarchistischen, kontrarevolutionären Reißläufer, einen Verräter und Heuchler, und das alles, weil ich mir die Freiheit nehme, die Freimaurerei so zu schildern, wie ich als vorurteilsloser und unbefangener Mensch sie sehe.